Die fantastische Reise von Annis Augen, den Stoffpuppen und dem Kapitän. Eine Geschichte in vier Teilen. Guten Morgen, Kinder. Heute und in den drei nächsten Radiospielplatz-Sendungen erzählen wir euch eine Abenteuergeschichte. Es ist die Geschichte von Annis fantastischer Reise. Anni lebt im Waisenhaus St. Annen bei Frau Berg. Wer ihre Eltern sind, woher sie kommt, weiß sie nicht. Das Einzige, was an ihre Eltern erinnert, ist eine schöne, handgeschneiderte Kapitänspuppe. Dieser Puppe erzählt Anni alles, was passiert. Eine der Erzieherinnen, Fräulein Quitte, beobachtet das misstrauisch. Aber Anni hat auch eine Freundin. Das ist Fräulein Pustekuchen. So vergehen die Jahre im Waisenhaus bis... Aber hört doch mal selbst. Als Anni 10 Jahre alt war, ereignete sich etwas Bemerkenswertes. Es veränderte ihr ganzes Leben. Anni hatte den Kapitän nun 6 Jahre lang hinter sich hergezerrt und dementsprechend mitgenommen sah er aus. Er hatte nicht nur sein Schwert und sämtliche Messingknöpfe verloren, sondern auch seinen Dressenhut und seine Rockschöße. Seine fesche blaue Uniform war abgewetzt und fadenscheinig, die Säume aufgeplatzt und eingerissen und an verschiedenen Stellen kam die Füllung heraus. Das alles nahm Anni eines Tages mit einer gewissen Überraschung wahr. Denn der Kapitän war ihr stets so proper, neu und frisch vorgekommen, obwohl er doch sicher ein härteres Leben als ein von Stürmen umbrauster Seemann hinter sich gebracht hatte. Sie hielt ihn in die Höhe und drehte ihn wie ein Wickelkind hin und her, um den Schaden zu begutachten. Am gleichen Nachmittag setzte sich auf ihr Bett und nähte alle Säume nach. Sie war allein. Die anderen Mädchen spielten draußen in der Sonne. Nachdem sie sich mit Hexenstich an den Armen und Beinen und am Körper des Kapitäns entlang gearbeitet hatte, studierte sie seinen abgeschabten Schädel. Dann stickte sie ihm einen neuen geraden Strich als Mund und ein paar frische gelbe Wollfransen als Haare auf und betrachtete seine Ohren. »Mein Guter«, sagte Anni, »deine Ohren fallen ab. Darum müssen wir uns als Nächstes kümmern.« Sie griff nach ihrer Schere. »Das wird überhaupt nicht wehtun, da ich trenne dir nur vorsichtig die Ohren ab und dann nähe ich sie dir mit einem neuen Faden wieder an.« Gesagt, getan. Sie hielt sie dem Kapitän vor die Knopfaugen. »Ach, Kapitän«, fuhr sie fort, von ihren Vorstellungen ganz begeistert, »wie viele Menschen gibt es wohl, die ihre eigenen Ohren vor Augen gehabt haben? Das ist schon was Besonderes, nicht wahr?« Sie machte einen Knoten in ihren Faden und zog ihn durch eins der Kapitänsohren. »Aber du kannst natürlich nichts hören, bis ich dir die Ohren wieder an den Kopf gesetzt habe.« Sie nähte das eine an und hob das andere auf. Während sie den ersten Stich in Angriff nehmen wollte, setzte sie sich auf ihrem Bett etwas anders hin und stieß dabei mit dem Ellbogen an den Bettpfosten, wodurch dem Kapitän die Nadel tief in den Schädel drang. »Autsch«, sagte der Kapitän. Anni ließ das Ohr auf die Erde fallen und riss die Nadel aus seinem Kopf. Er schien zu blinzeln, aber das geschah so rasch, dass sie nicht genau wusste, ob sie oder der Kapitän geblinzelt hatte. Sie musterte ihn genau. Die Augen des Kapitäns waren feucht. Anni betupfte einen der Knöpfe mit einem Finger, führte ihn dann zu ihrem Mund und leckte ihn ab. Es schmeckte nach salzigen Tränen. Der Kapitän war lebendig und der Nadelstich hatte ihm Tränen in die Augen getrieben. »Ich war immer auf eine gewisse Art und Weise lebendig, Schwester.« Der Kapitän hatte Anni von Anfang an Schwester genannt. »Ich konnte alles sehen, ich konnte alles hören. Und als ich in eine Tür eingeklemmt wurde, konnte ich es fühlen. und wenn ich aus einem Fenster fiel, spürte ich das Verlangen zu rufen, sagte der Kapitän. Aber es war damals anders, und zwar folgendermaßen. Jetzt bin ich lebendig und dicht bei dir und der Welt. Bevor du mir jedoch die Nadel in den Kopf gestoßen hast, war ich genauso lebendig. Aber es kam mir so vor, als ob ich 1000 Meilen weit weg wäre. Es ist dieser Stich mit der Nadel gewesen, der mich an diesen Ort gebracht hat. Kannst du das begreifen? Annie versuchte es zu verstehen und sie meinte, sie verstünde es gut genug. Da der Kapitän schließlich immer lebendig gewesen war, wenn auch in dieser anderen Form, hatten Annie und er viel zu bereden, weil ihnen alles gemein war und sich der Kapitän nur selten außerhalb der Reichweite von Annie befunden hatte. Was jedoch die ersten 4 Jahre in der Schuhschachtel anging, so konnte sich der Kapitän an nichts erinnern. Zumindest nichts in Bezug auf andere. Er hielt inne. Ich höre eine Maus. Eine Maus? Eine Maus. Ich höre eine Maus laufen. Still. Ja, es ist eine Maus. Da, jetzt höre ich sie schnüffeln. Aber da ist keine Maus, wandte Annie ein. Nur wir beide. Du fühlst dich doch wohl, Kapitän. Sie ist auf dem Fußboden. Ich höre, wie ihre Krallen scharren. Annie schaute über den Bettrand. Tatsächlich, auf dem Fußboden dicht neben dem heruntergefallenen Ohr des Kapitäns saß eine Maus. Sie huschte zur Wand und trippelte davon, als Annie sich bewegte. Sie hob das Ohr auf und begann es dem Kapitän wieder an den Kopf zu nähen. Wie merkwürdig, sagte Annie. Tut dir das weh? Diese kleinen Stiche nicht. Aber den Stoß in den Kopf, also, so etwas möchte ich kein zweites Mal erleben. Wie komisch, dass dein Ohr hören konnte, als es auf dem Fußboden lag. Der Kapitän war nicht nur im Lauf dieser wundersamen Entwicklung lebendig geworden und konnte sprechen, sondern er begann in weniger als einem Tag zu einer wirklichen Person aus Fleisch und Blut zu werden. Es geschah so rasch, dass sich seine Knopfaugen in echte Augen verwandelten, seine Ohren in echte Ohren, seine Haare in echte Haare und seine Haut in wirkliche Haut, dass Annie instinktiv wusste, er musste versteckt werden, sonst würde man ihn entdecken. Und es musste auf der Stelle geschehen. Deshalb ging Annie in aller Eile daran, Flicken und Stoffreste zu einem Beutel zusammenzunähen, in dem sie den Kapitän tragen konnte. Als sie fertig war, musste sie ihn nicht wie eine schlaffe Stoffpuppe hineinstopfen. Der Kapitän konnte sich selbst in Bewegung setzen. Er rollte das Beutelende wie ein Segel auf und trat ein. Jetzt reicht das noch, Schwester, sagte er. Aber ich fürchte, nicht viel länger als eine Woche. Ich wachse jetzt, weißt du? Und hungrig bin ich auch. Ich werde mir etwas einfallen lassen, versprach Annie. Sie war vor allem auf der Hut vor Fräulein Quitte und versuchte, ihr aus dem Weg zu gehen. Der Kapitän wuchs ununterbrochen. Jeden Tag brauchte er mehr zu essen, sodass Annies Gesundheit in Gefahr geraten würde, wenn sie ihm weiter so viel von ihren eigenen Mahlzeiten brachte. Es war ganz klar, Annie konnte den Kapitän unmöglich versorgen. Er war jetzt fast halb so groß wie Annie und es war noch nicht einmal eine Woche verstrichen, seitdem ihn Annie mit ihrer Nadel aus dem Wachtraum geholt hatte. Jetzt musste er sich schon wie ein Taschenmesser zusammenklappen, um noch in dem Beutel Platz zu finden. Und das war höchst unbequem für ihn. Jeder, der die Augen nur einigermaßen offen hielt, musste bald entdecken, wie es um den Kapitän stand. Aber Annie, die vielleicht meinte, dass ein so flinkes und flottes Wunder wie der Nadelstich auch andere Dinge auf wunderbare Weise zurechtdrücken könnte, hielt an dem Versteckspiel fest, obgleich alles bald so offensichtlich werden musste wie der kommende Frühling. Es war ein Sonntagnachmittag. Anni und der Kapitän waren unten beim Sumpf. Anni hatte ihm vom Albatros vorgelesen. Hast du verstanden, Kapitän? Der Albatros ist der größte Vogel der Welt. Und er soll freundlich zu den Seeleuten und zu den Schiffen sein. Manchmal landet er sogar auf dem Deck eines Schiffes. Der Kapitän schien jedoch nicht zuzuhören. Anni runzelte die Stirn und klappte das Buch zu. Der Kapitän murmelte etwas von Längengraden und Breitengraden. Anni seufzte und ließ sich in die Nische ihres Baumes zurücksinken. Nach einer Weile hörte der Kapitän auf, denn er war auf eine Lücke in seinem Gedächtnis gestoßen. Nachdem er ein paar Minuten darüber nachgedacht hatte, sagte er laut: Tasmanien. Wie bitte? Tasmanien, Schwester. Das ist eine Insel unter dem Strich oder wie du sagen würdest, in der südlichen Hemisphäre. Aber ich kann mich verflixt nochmal nicht darauf besinnen, ob sie südlich von Australien liegt oder in der Höhe vom Kap der Guten Hoffnung an der Spitze von Afrika. Es ist außerdem eine große Insel und das macht es so ärgerlich. Die Schiffswracks beunruhigen mich. Anni hatte noch nie etwas von der Insel Tasmanien gehört, geschweige denn, dass sie nur eine Ahnung hatte, wo diese Insel lag. Aber sie wusste Rat. Könnte dir eine Landkarte weiterhelfen? Der Kapitän blickte hoffnungsvoll auf. Hopp, in den Sack, Kapitän, sagte sie forsch. Wir schleichen uns in die Bibliothek der Damen. Ich bin einmal mit Fräulein Pustekuchen dort gewesen. Sie kann sie uns zeigen. Da gibt es lauter große Bücher, haufenweise. Bücher mit Landkarten? Bücher mit Seekarten? Einen Atlas? Ich glaub schon, entgegnete Anni. Hopp, in den Sack. Die Insel Tasmanien liegt direkt südlich von Melbourne in Australien. Diesen Sachverhalt entdeckten der Kapitän und Anni in einem Atlas. Nun würde der Kapitän niemals auf der Suche nach diesem Ort versehentlich in die Antarktis fahren. Aber es gab drohendere Gefahren als diese, denn der Kapitän konnte heute noch als Gefangener enden. Er war jetzt zu groß geworden, um sich zu verstecken. Der Ausweg aus dieser Gefahr kam nicht aus einem Buch, sondern hing allein von Fräulein Pustekuchens List und Klugheit ab. Während sie zu dritt auf dem Sofa saßen, kamen sie überein, dass der Kapitän die Flucht aus St. Annen wagen musste, und zwar so bald wie möglich. »Mein Abschied muss dir keinen Kummer machen«, sagte er zu Anni. »Ich beherrsche mein Handwerk, Schwester, und ich bin fest davon überzeugt, dass ich mich gut führen werde. Ich werde sicher als Kammersteward auf einem der Küstenschiffe unterkommen. Innerhalb eines Monats habe ich gewiss meine volle Größe und die Taschen voller Geld. Dann komme ich wieder und hole dich zu mir. Sie müssen damit einverstanden sein, dass ich meine eigene Schwester von hier forthole. Und dann gehen wir wieder zur See und werden uns schon durchschlagen.« Der Kapitän stand fluchtbereit hinter der Tür, die eine Hand fest auf dem Lederbeutel. Fräulein Pustekuchen hob die Hand und zählte laut von 10 bis 1. Dann rief sie: »Jetzt! Und Gott möge sie beschützen!« Der Kapitän stieß die Bibliothekstür auf und rannte davon. In den folgenden Tagen wurde Anni so still und zurückgezogen wie eine Insel, die noch keiner entdeckt hat. Wenn sie nichts zu tun hatte, saß sie auf ihrem Bett und starrte aus dem Fenster in die Richtung des Meeres. All ihre Gedanken waren beim Kapitän und bei den jähen und unerwarteten Gefahren, die einen sehr kleinen Mann allein auf dem Weg in die wunderbare und schreckliche Welt bedrohen konnten. Anni vergoss seinetwegen aber keine Tränen. Es wäre niemand mehr da gewesen, der sie hätte trösten können. Fräulein Pustekuchen lebte nicht mehr in St. Annen. Sie war entlassen worden, und das hatte Fräulein Quitte eingefädelt. Sie hatte in hasserfülltem Fleiße Spuren gesucht und Beweise entdeckt, doch als Fräulein Pustekuchen alles vorgehalten wurde, bekannte sie sofort, dem Kapitän bei der Flucht geholfen zu haben. Als 2 weitere Wochen verstrichen, Als ein ganzer Monat vergangen war, seitdem der Kapitän sie verlassen hatte, war Annie fest davon überzeugt, dass der Kapitän tot war. Mit Annie ging es nun unübersehbar und rasch bergab. Sie lag den ganzen Tag im Bett, rührte sich kaum und starrte an die Decke. Sie fühlte sich dreifach verlassen. Von ihrem Vater, von Fräulein Pustekuchen und nun auch noch vom Kapitän. Warum sollte sie das Leben noch länger ertragen? So mochte Annie gedacht haben und sie lag still in ihrem Bett und atmete kaum. Und dann, in der 6. Woche der Abwesenheit des Kapitäns, geschah etwas Wunderbares. Annie war des Morgens nicht mit den anderen Mädchen aufgestanden, aber Frau Berg hielt fest an ihrer Überzeugung, dass die Zeit alles heilen und dass Annie bald wieder herumspringen würde. Als nun eine der guten Damen Annie das Frühstück auf einem Tablett bringen wollte, fiel ihr dieses aus den Händen. Doch das Klirren und Klappern des Geschirrs war längst nicht so laut wie der durchdringende Schrei der guten Dame. Alle anderen Fräuleins, die Kinder, kamen herbeigerannt und der Lärm wurde noch größer, weil alle überrascht durcheinander riefen. Denn wahrhaftig, Annie hatte sich in eine Puppe verwandelt. Ihr Gesicht war nun aus Stoff und ihre Haare waren gelbes Garn. Sie starrte mit ihren blauen Knopfaugen an die Decke und die Linie ihres Mundes war in Rot gestickt. Sie hatte sich über Nacht gewandelt und sie war nicht größer, als der Kapitän als Puppe gewesen war. Fräulein Quitte drängelte sich durch die Ansammlung um Annies Bett. Ihre Stimme übertönte die der anderen. »Reißt sie in Stücke! Macht Lumpen aus ihr!« Frau Berg wollte das jedoch nicht zulassen. Sie war allmählich ganz verzweifelt über Fräulein Quittes hasserfüllte Weltbetrachtung. Annie sollte natürlich nicht zerrissen werden. Frau Berg hob sie stattdessen liebevoll auf und trug sie in ihre Stube. Sie suchte einen Schuhkarton heraus und legte Annie hinein, wobei sie mit ihr sprach. »Mein Herzchen, ich vertraue auf deinen Kapitän. Ich habe selber erlebt, dass Wünsche nicht so schnell erfüllt werden, wie man möchte. Dass er noch nicht gekommen ist, beweist gar nichts. Als du noch sehr klein warst, hat er 4 Jahre lang in einem Schuhkarton gelegen und hat in der Finsternis darauf gewartet, dich wiederzusehen. Und wenn es jetzt wieder 4 Jahre werden sollten, so wird er doch eines Tages sicher zu dir zurückkehren. Unterdessen sollst du in dem sauberen Wäscheschrank auf ihn warten. Da drinnen ist es trocken und ruhig und du kannst dich mit den glücklichen Erinnerungen an eure gemeinsamen Tage trösten.« Frau Berg betrachtete Annie lange Zeit. Dann legte sie den Deckel auf die Pappschachtel und schloss sie in das oberste Fach des Wäscheschrankes und ließ sie allein. Sonst wusste niemand, wo sie war. Annie befand sich jetzt 1000 Meilen entfernt an einem Ort, der vollkommen dunkel war und gänzlich leer. Sie wusste nicht, ob sie in ihrem Puppenkörper winzig war oder riesengroß um ihn herum. Sie hatte gehört, dass Frau Berg zu ihr sprach. Und sie hätte ihr gerne gedankt für ihre Fürsorge. Aber alles schien so unermesslich weit entfernt zu sein, dass sie die Weite nicht einmal durch einen Lidschlag oder das Zucken der Lippen hätte überbrücken können. Aber dann dachte sie, wenn sie eine Puppe war, so hatte sie auch Knopfaugen und einen gestickten Mund. Was hat Annie also wirklich gemacht? Sie lag im Dunkeln so sehr von allem entfernt, wie es Puppen sind, und sie dachte eine Zeit lang überhaupt nichts. Als ihr der nächste Gedanke kam, war ein Tag vergangen, obgleich es ihr wie ein paar Sekunden vorgekommen war. Sie dachte an den Kapitän und überlegte, ob er wirklich tot wäre. Als Annie noch ein Mädchen und noch keine Puppe war, hatte sie fest an den Tod des Kapitäns geglaubt. Das war der Grund ihres Kummers und der Grund ihrer Verwandlung in eine Puppe. Als Puppe war sie jedoch gar nicht mehr so sicher. Puppen besitzen auch eine unendliche Geduld. Puppen wissen, wie man wartet und wie man die Liebe bewahrt. So lag Annie reglos da und in der Stille der Schuhschachtel verbrachte sie viele Wochen und dachte an die glücklichen Zeiten mit dem Kapitän. Es war der 1. Mai und die Kinder sangen und tanzten auf dem sonnigen Hof von St. Annen um den Maibaum. Die Vorsteherinnen saßen auf Wolldecken und pickten sich Leckerbissen aus Strohkörben, denn sie veranstalteten ein Picknick. Alle hatten sich versammelt, um vergnügt zu sein und das Leben zu genießen. Natürlich auch Käse, Kuchen, Hähnchen, gewürztes Fleisch, Köstlichkeiten, Zitronensaft, saftige Äpfel und Orangen. Dann fuhr wie ein Höhepunkt all dieser Festlichkeiten eine stattliche Kutsche die Landstraße entlang, die von blankem Kupfer nur so funkelte. Zwei kastanienbraune Gäule zogen sie, blank wie frisch gewichste Stiefel, und am neuen Zaumzeug schimmerten silberne Beschläge. Hoch oben auf dem Bock saß ein Kutscher, ganz in Schwarz, der einen Zylinder trug und dessen rote Weste unter dem Rock aufblitzte, wenn er die Peitsche knallen ließ. Die Mädchen und die Vorsteherinnen wandten sich um das prachtvolle Fahrzeug und seine feurigen Pferde zu bewundern. Und sie staunten, dass der Wagen nicht auf der Landstraße blieb, sondern zu St. Annen einbog und vor dem eisernen Tor stehen blieb. Die Pferde schnaubten, während der Kutscher jetzt als Diener zu Boden sprang, unter den Wagen griff und zwei Stufen herausklappte. Er klemmte sich den Zylinder unter den Arm und riss die Tür auf. Heraus stieg der Kapitän. Er war ein stattlicher Mann geworden. Er trug eine funkelnagelneue dunkelblaue Uniform, die jetzt mit echten goldenen Tressen besetzt war, und ein echter Degen hing an seiner Seite, kein Brettchen mehr aus Zedernholz, auf dessen Korb er seine Hand jetzt locker ruhen ließ. Er schaute lachend in die Kinderschar, die zum Tor gerannt war, und seine Augen sprangen hin und her. Er suchte nach Annie. Er konnte sie aber nirgends entdecken und erhob erwartungsvoll die Augenbrauen, als Frau Berg zum Tor kam. Sie hatte ihn sofort erkannt, obgleich der Kapitän jetzt einen kurzgetrimmten Backenbart trug. Macht Platz, rief Frau Berg, während sie sich einen Weg durch die Mädchen bahnte, die natürlich unbedingt die feine Kutsche und die Pferde aus nächster Nähe betrachten wollten. Die anderen Vorsteherinnen zogen die Kinder an Ärmeln, Ohren und Zöpfen beiseite. Ein schmaler Pfad wurde frei. Der Kapitän riss den Hut vom Kopf, als ihm Frau Berg das Tor öffnete, und vollführte eine tiefe Verbeugung. »Oh, mein teurer Kapitän«, sagte Frau Berg, »wie schön, Sie wiederzusehen.« Sie hakte sich bei ihm ein, schob ihn durch die Mädchen und die Treppe hinauf. »Aber wo ist Annie?«, fragte der Kapitän, als Frau Berg die Haustür hinter ihnen schloss. »Es hat sich allerlei ereignet«, entgegnete Frau Berg und zog ihn in die Bibliothek. Der Kapitän nahm neben ihr am Tisch Platz. »Mein bester Kapitän, Annie hat sich in eine Puppe verwandelt. Sie verbringt ihre Zeit in einer meiner Kommodenschubladen.« Hatte sie erwartet, dass der Kapitän jetzt bleich werden und wanken würde, so musste sie zu ihrem Erstaunen erleben, dass er nach der ersten Verblüffung die Stirn runzelte, dann schwach lächelte, dann über das ganze Gesicht grinste, kicherte und schließlich den Kopf zurückwarf und zu Frau Bergs äußerstem Missfallen in schallendes Gelächter ausbrach. Er lachte eine halbe Minute lang und musste sich danach die Tränen aus den Augen wischen. »Aber um Himmels Willen, Herr Kapitän«, rief Frau Berg. Der Kapitän hielt beide Hände beschwichtigend hoch und allmählich verklang sein Gelächter. »Ach, Frau Berg, glauben Sie mir, das ist zu schön. Ja, es bedeutet nämlich, dass fast alles möglich ist. Ach, meine verehrteste Frau Berg, die ganze Welt steht uns jetzt offen.« Ich dachte, weil ich jetzt ein menschliches Wesen und so weiter bin, dass es vielleicht bestimmte Grenzen geben würde. Aber dies ist wirklich wunderbar. Nichts ist unmöglich und wir können das Glück vielleicht gar nicht fassen, das auf uns wartet, auch wenn es uns auf etwas merkwürdigen Wegen entgegenkommt. Und was Annie anbelangt, habe ich gar keine Angst. Sie wissen ja, ich bin selber eine Puppe gewesen und es gibt Schlimmeres, das kann ich Ihnen sagen. Es ist nicht so, wie Sie fürchten, Frau Berg. Annie wird bald wieder die Alte sein, das verspreche ich Ihnen. Und jetzt möchte ich Sie auf der Stelle sehen. Frau Berg stellte den Karton auf die Kommode und nahm den Deckel ab. Der Kapitän schaute hinein und Annie an. Er hob sie heraus und nahm sie etwas ungeschickt in seine Arme. »Liebe Schwester«, sagte er, nachdem er sie einen Augenblick betrachtet hatte, und wandte sich dann an Frau Berg. »Sie sieht wirklich gut aus. Ich würde sie unter 1000 Puppen erkannt haben. Das sind die Augen, wissen Sie. Und jetzt, wo wir wieder beieinander sind, wird sie bald wieder sie selber sein. Sie braucht nur etwas Gesellschaft und jemanden, der ihr vorliest, und dann...« Dem Kapitän schien es jedoch gescheitert, nicht zu verraten, wie die Verwandlung endlich vor sich gehen würde, durch einen Stich in den Kopf. Zauberdinge soll man nicht ausposaunen, sonst verlieren sie ihre Wirksamkeit. Und deshalb schloss er seinen Satz so, wird sie wieder, wie sie war. Sie verließen den Raum und stiegen wieder die Treppe hinunter, und der Kapitän sagte über die Schulter, »Wir stechen morgen in See, Frau Berg.« Er berichtete noch von allem, was ihm unterdessen widerfahren war, und nahm dann von ihr und den Kindern Abschied. Während der Wagen die Landstraße entlang rumpelte, hielt der Kapitän Annie im Arm. Er lehnte sich mit einem zufriedenen Lächeln zurück. Seine Gedanken eilten zum Meer voraus, zum Sturm, zu den Wogen, den klaren Nächten mit Sternen, wie über den Himmel gestreut, funkelnden Nächten, in denen er mit Annie vielleicht auf dem Lukendeckel saß, Tee schlürfte und Abenteuer plante. Er lächelte zu ihr herab. Annies Knopfaugen starrten zurück. Er begann, Annie von allem zu erzählen, was er unterdessen erlebt hatte. Vom Tod seines Freundes, Captain Kimberley, und von der Schatzkarte, die ihm der Kapitän vermacht hatte. Ab und zu warf er durch das Fenster einen Blick auf die Staubwolke, die hinter der Kutsche aufstieg. Schließlich sagte er, »Wir werden verfolgt, Schwester. Er ist mir schon aufgefallen, als ich das Schiff verlassen habe. Schlauer Bursche, wer er auch sein mag. Ich habe versucht, ihn in Neufreiheit zu erwischen, aber er hielt immer Abstand.« Er hob Annie hoch und hielt ihr Gesicht an das hintere Fenster. »Siehst du diese Staubwolke hinter uns? Und kannst du ihn sehen? Dunkel gekleidet, trägt eine Kapuze, reitet allein.« »Annie«, sagte der Kapitän und setzte sie auf seinen Schoß, »wir stecken in der Klemme.« Die beiden Mate, Lump, Mr. Stock und die schlimme Schwester kamen in der Kapitänskajüte zusammen. Der Kapitän trat zum Kartenschrank und schilderte dabei in knappen Worten die Geschichte der Schatzkarte und wie sie Captain Kimberley in einer Flasche gefunden hatte, die an einem einsamen Strand halb im Sand vergraben war. Der erste Mal zog seine Pfeife heraus und nickte bedächtig. Er stopfte sie mit Tabak und sein Gesicht sah so konzentriert aus, wie bei jemandem, der ein Puzzle zusammensetzen möchte, ohne alle Teile zu besitzen. Lump schüttelte den Kopf, dachte auf seine Weise nach. »Dies also ist die Schatzkarte«, kündigte der Kapitän an und strich ein großes Stück Papier vorsichtig glatt. Die beiden Mate und die schlimme Schwester beugten sich dicht darüber. Die Ränder waren vergilbt und verkrumpelt. Es hatte Wasserflecken und andere Spritzer und es war brüchig vor Alter. Die Zeichnung war fast verblasst. Und es war keine Tinte, nicht einmal Bleistift, sondern sie schien mit Holzkohle ausgeführt zu sein, mit dem Ende eines Zweiges direkt aus dem Feuer gezogen. Am oberen Rand stand zu lesen, Goldschatz. Die Karte gab den angedeuteten Umriss einer Insel wieder, die mehr oder weniger wie ein Kürbis geformt war. Wenn irgendwelche geografischen Merkmale der Insel selber eingezeichnet gewesen waren, so gab es von ihnen höchstens noch verschmierte Striche. Der Goldschatz befand sich auch gar nicht auf der Insel. Da, wo der Kürbis etwas schlanker aussah, war ein Kreuz ins Meer gezeichnet. Und unter diesem Zeichen stand Kapitän Kutte mit Mann und Maus. Kutte, sagte der erste Mat und legte den Finger auf die Schrift. Ein blutgieriger Seeräuber. Hat die Meeresstraßen dort unten im Süden abgegrast. Ist dann verschwunden. Das muss ungefähr 10 Jahre her sein. Manche behaupten, er hätte sich in Spanien zur Ruhe gesetzt. Goldnase hat sein Gebiet übernommen. Goldnase? Fragte der Kapitän. Gleiches Kaliber wie Kutte, ein blutrünstiger Seeräuber. Man kann von Glück sagen, wenn er einem nicht über den Weg läuft. Hat die Nase abgehauen bekommen, vielleicht auch abgebissen. Kann auch eine Schrumpfnase oder etwas Ähnliches gewesen sein. Jedenfalls, er hat sich eine aus Gold schmieden lassen und die trägt er jetzt. Aha. Und Kutte in Spanien. Wie ich gesagt habe, Genaues weiß keiner. Dann könnte es stimmen, sagte der Kapitän und klopfte mit dem Finger auf die Karte. Ich verstehe das so, dass er mit seinem Schiff voll Gold und der ganzen Besatzung untergegangen ist, vor 10 Jahren. Nicht mit Mann und Maus, korrigierte die schlimme Schwester. Einer von dem Abschaum muss wieder hochgekommen sein. Wie wäre denn sonst die Karte entstanden? Also, das hat was für sich, stimmte Lump zu. Auf jeden Fall, sagte Mr. Stock mit einer abschließenden Handbewegung, wir können genauso gut mit geschlossenen Augen lossegeln, als diesen Ort hier entdecken zu wollen. Und an die schlimme Schwester gewandt, Madame, wenn dieser Goldschatz Sie veranlasst hat, mit uns zu segeln, so würde ich Ihnen vorschlagen, lieber zu einem Wahrsager zu gehen. Das kostet weniger, ist schneller erledigt und bringt Sie nicht in die Gefahr zu ertrinken oder goldnasigen Seeräubern in die Hände zu fallen. Ach, ahnen Ihnen allen, fauchte sie, erhob sich zu ihrer vollen Größe und warf sich das Cape über die Schulter. Ich sehe schon, was für ein Spiel Sie spielen. Vielleicht habe ich keine Ahnung, wie eine Landkarte aussehen sollte. Aber ich bin nicht so dumm, dass ich nicht merken würde, wie Ihre Augen funkeln, wenn Sie sie betrachten. Sie wollen mich vom Schiff haben und das ganze Gold selber kriegen. So sieht es aus. Aber ich werde mit Ihnen segeln und wenn wir es gefunden haben, dann beanspruche ich die Hälfte von diesem Gold. Das ist mein Blutsanteil von meines Bruders Geschäft. Wenn Sie was dagegen haben, dann werden wir ja schon sehen, was dabei für Sie herausspringt. Es gibt Tage, die sind noch besser als solche, die mit einem ertrunkenen Matrosen beginnen. Ich meine die Tage, die mit einem Gehängten enden. Behalten Sie Ihre Ruhe, Madame, antwortete der Kapitän. Keiner versucht, Sie um Ihren Anteil zu betrügen. Es stimmt jedoch, was meine Männer gesagt haben. Nach dieser Karte könnte kein Schiff seinen Kurs festlegen. Ihr Bruder hat jedoch anhand dieses Fetzens Papier weitere Studien betrieben. Wenn diese Insel überhaupt existiert, so kann es sein, dass er ihre Lage bestimmt hat. Er griff nach einer großen, aufgerollten Karte, die er neben den Tisch gestellt hatte. Ich sage, möglicherweise hat er die Insel bestimmt. Das muss ganz klar sein. Er muss seine Zweifel gehabt haben. Deshalb hat er sich niemals selber auf die Suche gemacht. Benachrichtigen Sie bitte die Mannschaft davon, Mr. Stock, dass Captain Kimberleys Schwester mit uns segeln wird. Sagen Sie der Mannschaft, dass wir mit der Abendtide auf die Suche nach einem Goldschatz segeln. Es ist ein alter Aberglaube bei Seeleuten, dass eine Fahrt nie und nimmer an einem Freitag beginnen soll, weil das nur Unglück bringt. Und dann gab es noch einen Aberglauben. Man darf nie mit einer Frau an Bord segeln. Das ist eine große Gefahr. Als der erste Mat also in die Kapitänskajüte zurückkehrte, nachdem er die Mannschaft davon informiert hatte, dass die schlimme Schwester mit ihnen segeln würde, war die ganze Crew bereits dabei, die Seesäcke vollzustopfen und die Seekisten an Deck zu ziehen. Sie hatten die schlimme Schwester gesehen und wollten nicht mit ihr segeln. Außerdem war es Freitag. Das berichtete der Mat dem Kapitän. Also dann gut. Zahlen Sie der Mannschaft Ihre Heuer und werben Sie eine neue an. Die Ariel war verflucht und dem Verhängnis geweiht. Ein schwimmender Sarg, wie alle sagten. Und das versprochene Gold könne man vergessen. Das fand der erste Mat sehr schnell heraus. Kein einziger Matrose in der ganzen Stadt würde auf der Ariel segeln. Es hieß sogar, man müsse ihre Ankertaue kappen und sie treiben lassen, falls sie nach Einbruch der Dunkelheit noch an der Pier läge. Nachdem er auf das Schiff zurückgekehrt war, meldete der erste Mat dem Kapitän, dass in Neufreiheit keine Mannschaft angeheuert werden konnte. Er berichtete auch, er habe dunkle Gerüchte gehört, dass der Ariel in der kommenden Nacht die Ankertaue gekappt werden sollten. Der Kapitän entließ ihn. Er stand am Heckfenster und hatte die Hände am Rücken verschränkt. Nach einer Weile wandte er sich um. Ihm war eine Idee gekommen. »Lump«, rief er schon noch, ehe er die Kajütentür geöffnet hatte. Dann noch einmal »Lump«. Lump kam den Niedergang heruntergehopst. »Hör mal, Lump, ich habe einen guten Einfall. Stock kann keine neue Crew anheuern. Deshalb wollen wir uns die Mannschaft selber besorgen. Genau so, wie du gemacht worden bist und genauso wie ich.« Lump legte den Kopf nachdenklich schief. »Puppenlump, verstehst du? Du läufst jetzt in die Stadt und kaufst alle Matrosenpuppen auf, die du erwischen kannst, und bringst sie her. Wir werden draußen in der Bucht ankern. Ich lese ihnen vor, bis sie soweit sind, und dann steche ich jeder mit einer Nadel in den Kopf. Dann wäre sie da, eine Crew so treu, wie man sie nirgendwo finden konnte, und alle miteinander geborene Matrosen.« Es war also entschieden. Lump würde sofort in die Stadt gehen. Nachdem er mit den Puppen zurückgekommen war, wollten die Mate das Beiboot zu Wasser lassen, an der Ariel festmachen und sie mit der ablaufenden Tide in die Bucht pullen. Dort wollten sie Anker werfen in sicherer Entfernung vom Hohn und Spott der Seeleute und allem Unheil, das sie vielleicht noch planen würden. Und da draußen wollte der Kapitän anfangen, den Matrosenpuppen der nächsten tüchtigen Mannschaft der Ariel vorzulesen. Lump ging in alle Geschäfte, in denen man hoffen konnte, Matrosenpuppen zu kaufen. Aber er bekam keine einzige. Als er schließlich das Ende der Geschäftsstraße erreicht hatte, lehnte er sich an ein Schaufenster, um nachzudenken, was er jetzt machen sollte. In der Auslage dieses Geschäftes befand sich zwischen anderen Puppen und Spielsachen eine Gummiente. Lump merkte, dass er sie anstarrte. »Warum eigentlich nicht?«, dachte er. »Wenn ein langes Unterzeug ein zweiter Mat sein kann, warum sollte dann aus einer Ente nicht ein ordentlicher Seemann werden?« Er trat ein und kaufte die Gummiente, zusammen mit zwei Affen, die aus ausgestopften Strümpfen genäht waren. Dann ging er die Straße wieder zurück, kaufte ein Filzhuhn, zwei Karnickel, einen Esel, ein Schwein, eine Ziege und noch verschiedene andere Spielzeugtiere, die er alle miteinander in einen großen Beutel packte. Zurück von seinen Einkäufen ließ Lump sich auf einen Stuhl fallen. Der Kapitän schüttelte den Beutelinhalt auf den Tisch. Er betrachtete schweigend den Haufen Spieltiere und war ganz offensichtlich enttäuscht. »Es gab keine Matrosenpuppen, Käpt'n. Überhaupt keine Puppenjungen.« Der Kapitän nickte. Dann war er allein und konnte in Ruhe über alles nachdenken. Es stand auf jeden Fall fest, dass sie das auslaufende Wasser nutzen und in der Bucht ankern mussten. Sie waren auf diesem Schiff so gut wie gefangen. Und wenn sie am Kai liegen blieben, mussten sie mit Zerstörungen rechnen. Als die Dämmerung aufstieg, wurde das Beiboot zu Wasser gelassen, die Leinen wurden losgemacht und die beiden Mate, Stock und Lump, die in dem kleinen Boot nebeneinander an den Riemen saßen, drehten den Bug der Ariel zum offenen Meer. Mit der Unterstützung der Tide, die für sie arbeitete, pullten sie die Ariel in die Bucht hinaus. Dann sicherten sie das Beiboot, kletterten an Bord der Ariel und ließen den Anker fallen. Und an dieser Stelle der Bucht blieben sie liegen. Die Unterseiten der Wolken begannen im Sonnenuntergang wie Rosen aufzublühen. Die ersten Lichter von Neufreiheit funkelten über das Wasser. Alle Vorräte für eine große Fahrt waren an Bord. Sie hätten also die Goldsuche beginnen können, wenn sie nur eine Mannschaft gehabt hätten. Unten in seiner Kajüte hatte der Kapitän alle Spielzeugtiere aufrecht vor das Schott in sein Bett gesetzt. Er zog sich einen Stuhl davor, setzte sich mit Annie auf dem Schoß hin und begann der kleinen Tierschar wie ein Lehrer in der Schule vorzulesen. Sie starrten ihn mit dem Gesichtsausdruck an, der ihnen von ihrem Hersteller verliehen worden war, und lauschten. Ein kräftiges, voll aufgetakeltes Schiff namens Heuschrecke lag am entferntesten Ende der Landungsstege. Der fette Kapitän stand mit breit gespreizten Beinen am Deck und schaute durch sein Fernrohr aus Messing zur Ariel hinüber, die friedlich am Anker schaukelte. Nach einer Minute beendete er seine Beobachtung, schob das Fernrohr mit der offenen Handfläche zusammen und sagte zu seinem Quartiermeister: »Wenn sie den Anker hebt oder auch nur einen Faden Segel setzt, so nehmen sie die Beine unter den Arm und rufen mich raus. Stellen Sie hier eine Wache auf.« Nachdem er dem Quartiermeister das Fernrohr überreicht hatte, polterte er den Niedergang zum Achterdeck hinunter und dann noch einmal tiefer in seine Kajüte. Das Heckfenster blickte zur Ariel. Er zündete eine kleine Öllampe an, setzte sie auf den Tisch und schlug das Logbuch seines Schiffes auf. Er griff nach einer Gänsefeder, starrte an die Decke, bis vor lauter Anstrengung an seiner Unterlippe herum, denn es bereitete ihm jedes Mal Schwierigkeiten, selbst die schlichtesten Tagesereignisse in Worte zu fassen. Nachdem er merkte, dass er immer noch den rot-weiß gepunkteten Lappen um sein Gesicht trug, zog er ihn nach unten um den Hals. Daraufhin starrte er wieder an die Decke. Dabei funkelte seine goldene Nase hell im Licht der kleinen Flamme. Die unangenehmen Eigenschaften der schlimmen Schwester, ihr Keifen und ihr ständiges Gemeckere, wurden dadurch ausgeglichen, dass sie eine gute Köchin war. Wenn die schlimme Schwester in die Kombüse kam und ihren Platz am Tisch einnahm, gab es Wichtiges zu besprechen. Wenn alles wie geplant verlief, würde die Ariel ziemlich bald von einer Crew von Spielzeugtieren bemannt sein. Als sie ihren Schwarzen nach dem Essen tranken, erzählte der Kapitän diese Geschichte von Anfang an. Damit wollte er die anderen auf die Ankunft, das Lebendigwerden der Spielzeugtiere vorbereiten. Der Kapitän erzählte also, wie er selber eine Puppe gewesen war und lebendig wurde. Er erzählte, wie Annie ein wirkliches Mädchen gewesen war und eine Puppe wurde. Er erzählte auch von Lump. Alle Geheimnisse lagen also offen da. Zur Verblüffung des Kapitäns zeigten jedoch weder der erste Mat noch die schlimme Schwester nennenswertes Erstaunen. Mr. Stocks Kommentar zielte nur auf das Praktische. Kann eine Ziege mit Tauwerk zurechtkommen? Kann eine Ente einen halben Schlag machen? Können Karnickel ein Tau labsalben? Am sechsten Tag, den die Ariel in der Bucht vor Anker lag, begann das Barometer zu fallen, während sich in Neufreiheit Drohungen gegen das Schiff zu erheben begannen. Der Wind frischte auf und kam aus Nordosten. Auf den Schiffen wurden die Segel eingeholt und in den Häusern die Fensterläden geschlossen. Die Männer versammelten sich in den Kneipen und die Frauen in den Wohnstuben. Regen peitschte die Erde und am Himmel verschwanden die blauen, sonnenhellen Flecken. Die Ariel riss an ihrer Trosse, aber der Anker hielt. Sonst wäre sie quer durch die Bucht und gegen die Landungsbrücken und auf die anderen zertrümmerten Schiffe geworfen worden. Es waren nicht genug Mann an Bord, um den zweiten Anker zu werfen. Deshalb mussten sie sich in der offenen Bucht dem Wind stellen, bis die Trosse riss oder bis der Sturm sich legte. Alle Segel waren fest gerefft. Der Kapitän legte Annie zur Sicherheit in einen Spind. Er ging an Deck, wo er sich zu Mr. Stock und Lump gesellte. Die drei Männer trugen ihre Südwester, gingen gebückt und klammerten sich an.